Ey. Rambazamba. Holzpfand. LED. Okay. Rapper in Straßenklamotten, lasse die Risse auf dem Display vom Text frei. Mein Rap ist Rap-Teil und Mucken ist Endzeit. Wenn die Sterne so stehen, kann im Spielhaus von mir aus besetzt sein. Soll das Getreide kein Ballett sein, holen wir nicht nur das Netz ein. Früher kam das Internet aus dem Telefon, heute kommt das Telefon aus dem Internet. Vermiss meine Mac-Light, ersetzt durch ein Headlight. Man diskutierte an Schulen, ob die AfD recht sei. Sie schnitzen den Speckstein und lernen das direkt sein. Ich schnitz mir einen Stil oder Drechsel ein. Mir egal, ob ihr davon links oder rechts seid. Und am Samstag Wetterbericht, Endzeit. Und am Sonntag danach Wahlen. Ich nehme jetzt ab um 6 frei. Fahr ans Mic, nenn es MacDrive. Es ist Freitag, ich hab Zeit, zieh dich ab wie ein Netzteil. Samstag ist mal wieder Endzeit. Diesmal vielleicht wähle ich am Sonntag danach die Beavis-Partei. Ja, sie trägt viel dazu bei, nicht ganz so peak-fein zu sein. Die steht für keine plakative Philosophie. So von Krise zu Krise, die Alternative ist los. Habe Koks in der Praline makellos, wie die Sative Suttendope. Komm ich von oben wie Beavis, Ornitholog. Mehr Federn als Gefieder, mehr Klischee als Bediener. Mehr Tier als Mr. T, Beavis, Miss Lemon Borio. Mehr Tee als Kaffee, aber hey, gibt's nicht. Beavis, willst du ihn, willst du griechisch? Das ist alternativ wie Schiedsricht. Er ging in die Politik, nicht die Politik ging in Beavis, bis das System in die Knie bricht, Beavis. Kennen die wer um Längen vor, schließlich kein Projektil von Beavis. Und ich lass die Risse im Display frei. Übe mich in Sistenei. Trinitus working life. Da kann der Kaffee auch mal türkisch sein. Kalt wird in der Pförtnerei, halt schon immer irgendein. Ich geh ins Gehirn und dein Gehirn wird wieder Körperteil. Wir bewegen Wörter gleich wie Atlas dieses Urgestein. Das dürfte jedem möglich sein, das sollte jedem ermöglicht sein. Lasst wie ein Kind die Vögel frei, es ist Herbst. Lasst wie ein Kind die Schönheit frei, es ist dein Herz. Du hast es nötig, weil der Frieden kehrt ins Leben ein. Es ist Herbst, yeah. Und Beavis verliert seine Blätter. Ich kommuniziere mit Erde über ein Leben. Es ist ein Medium, es ist ein Katalysator, ein Sprachrohr. Obwohl keiner spricht, sondern denkt. Und man kalt wird immer irgendeinem. Goku Gadget, Goku Beavis, Energie Beavis. Er wollte den Gaszähler abgelesen, ey. Spooky, spooky. Ja, das war's erstmal für heute.